Isabella lag in ihrem Bett und versuchte, sich an ihren Traum zu erinnern. Es war eine Angewohnheit aus Kindertagen. Was hast du geträumt, war die erste Frage der Großmutter am Morgen gewesen. Sich nicht erinnern wurde als faule Ausrede gewertet. Und so lernte Isabella, die Träume noch eine Zeit lang in der Aufwachphase zu halten. Es war wie bei einem Staffelrennen, bei dem man blitzschnell nach dem Stab fassen musste. Wer daneben griff, hatte verloren. Aber es gab auch Nächte, die trotz aller Mühe traumlos blieben. Ein schwarzes Nichts, aus dem sich keine Geschichte weben ließ. Um der Auseinandersetzung mit der Großmutter aus dem Weg zu gehen, erfand Isabella Träume. Der Rückgriff auf die Märchen, die ihr die Großmutter regelmäßig vorlas, wäre zu auffällig gewesen. Es blieb Frau Magdas Bühnenrepertoire. Doch schon als Kind ahnte Isabella, dass sie die Großmutter nicht mit Brudermord und Wahnsinn konfrontieren konnte, ohne Misstrauen zu wecken. Du sollst dir von der da nicht immer solche Geschichten erzählen lassen. Um der Großmutter zu genügen, erfand Isabella Träume, getreu Frau Magdas Lebensweisheit, ein Traum ist ein Theaterstück im Kopf, wandelte sie die Stücke ab und ließ Gretchen als Schülerin ihren alten Direktor lieben und den Klassenlehrer als intriganten Teufel auftreten. Lady Macbeth wurde zu einer Fleischverkäuferin und Ophelia zur Krankenschwester. Das war es, elektrisiert sprang Isabella auf. Die Lösung hieß Theater. Sie rief Karl an, der sich mit verschlafener Stimme meldete. Du hast doch gesagt, ich solle Statisten nehmen. Das war ein Scherz. Das ist die Lösung. Nein, das ist Blödsinn. Hör doch erst einmal zu. Ich habe die Geschichte von Herrn Krause und die Geschichte eines Mannes, der als Häftling im Wälzlagerwerk arbeiten musste. Wenn man das miteinander verbindet, wäre es perfekt. Na ja, und da habe ich gedacht, vielleicht könntest du? Niemals. Und wenn ich dich bitte? Nein, ist doch nichts Schlimmes. Doch es ist Lüge, Fake News. Erstens sind es keine News, sondern Alls und zweitens kein Fake. Nennen wir es eine wahre Geschichte, neu erzählt. Jeder hört, dass ich aus dem Westen bin. Ich könnte dir Sächsisch beibringen und damit keine Missverständnisse aufkommen mit Ä. Schade. Heißt das, du bist einverstanden? Hab ich denn eine andere Chance? Die Zeit drängte. Es war, als würde Karl ein unerwarteter Empfang bei der Queen bevorstehen und seine Aussprache müsse nun auf Oxford-Niveau getrimmt werden. Obwohl der Vergleich hinkte. Denn es war eher so, als müsse die Queen vor einem Besuch in Manchester den örtlichen Slang erlernen. Zwar war Karl Schauspieler und lebte schon einige Jahre in Sachsen, aber Dialekt war etwas, das man genauso schwer erlernen konnte, wie man es wieder los wurde. Er war quasi angeboren. Schon die ersten Laute waren dialektgeprägt. Baba, nö, nö, dai, dai. Und dann kam noch dazu, dass Sächsisch nicht gleich Sächsisch war. Die Dresdner sprachen in den Ohren der Leipziger ein Gewandhaus-Sächsisch, was bedeutete, dass sie sich für etwas Besseres hielten und versuchten, Hochdeutsch zu sprechen, was selbstverständlich nicht gelang. Zudem gingen sie allen mit ihrem ständigen Nü auf die Nerven, was überhaupt nicht die feine Art war. Anders dagegen die Menschen aus Chemnitz, in Landessprache Chemnitz oder Gemz, die das Sächsische mit dem Erzgebirgischen verbanden und sich offen zu ihren sprachlichen Wurzeln bekannten. Berühmt für ihre Sprachfärbung waren sie vor allem, als sie noch in der Stadt mit den drei O wohnten, Gornmorgstadt, wobei das O auch im Leipziger Dialekt eine entscheidende Rolle spielte. Aus Auch wurde Och, aus Augen Ochen, aus Aufsicht Öfsicht, aus Glauben Glöben. Doch Achtung, es gab keine Regeln, denn einige Worte blieben, wie sie waren, und die sächsische Hausfrau machte ganz Hochdeutsch sauber. Ein Zaun blieb ein Zaun und wurde kein Zöhn. Und auch das Auto blieb das Auto, wenn auch mit D. Die Konsonanten waren eine separate Lektion. Es gab P und B und T und D sowie K und G und V und W. Es wurde kolportiert, dass die Verwechslung von B und P durchaus schwerwiegende Konsequenzen haben konnte. Bei einer telefonischen Flugbuchung verlangte eine Kundin ein Flugticket nach Bordeaux. Da der Mitarbeiter der Airline glaubte, das Sächsische zu antizipieren, buchte er für die Frau einen Flug nach Porto. Falsch. Denn jeder Sachse hätte sofort gehört, dass die Frau nicht nach Porto, sondern nach Bordeaux wollte. Bei Porto wäre der Anfangsbuchstabe als deutliches P gesprochen worden, verbunden mit einem Ausatmer. Der Sachse neigte zur Verschleierung seiner Herkunft und sagte im vorauseilenden Gehorsam Tange statt Danke. Und bei der Großmutter war Vicky Leandros nicht Vicky Leandros, sondern Ficky mit einem doppelten F. Man wollte sich ja nichts nachsagen lassen. Entscheidend war die Stellung des Unterkiefers. Wollte man Sächsisch sprechen, dann hieß es zuerst Unterkiefer nach vorn, Mundwinkel nach unten und die Lippen breit ziehen. Isabella begann mit den Zahlen. Ausgangsstellung. Und 1, 2, 3, 4, 5. Die 5 brachte es zutage. Die hohe Kunst des Sächsisch Sprechens war das M, das sowohl N als auch W ersetzen konnte. Der Satz »Gehen wir« wurde zu »Gaimon«. Sächsisch machte die Sprache durch das Weglassen von Buchstaben schneller und glich damit den Rückstand, der durch das Gemähre entstand, aus. Aber zurück zur 5. Die Zahl 55 war für den Sachsen eine Herausforderung, die variantenreich zum Beispiel als 55 ausgesprochen wurde. Karl war ein gelehriger Schüler, doch nach 2 Stunden war er erschöpft und sagte, mir tut der Kiefer weh. Hab dich nicht so, hier sprechen alle Sächsisch und haben nie Schmerzen. Was macht ihr denn hier für Sprachübungen? Ohne dass sie es bemerkt hatten, war Gabi an ihren Tisch getreten. Frau Krause lernt noch Sächsisch, sagte Karl. Und wozu? Fragte Gabi. Ich bin ihr Ex-Mann. Habt ihr was eingeworfen? Fragte Gabi. Wir sind immer so. Haben wir noch eine Rolle für Corby? Na ja, sagte Isabella, wir könnten Frau Schubert neu besetzen. Könntest du dir vorstellen, eine ehemalige Traktoristin zu sein? Aber immer, sagte Gabi. Meine Schwester wohnt auf dem Land. »Wie alt bist du?« »Fast 55«, sagte Gabi. »55«, sagte Karl. »Das passt«, sagte Isabella. »Allerdings, wie eine Traktoristin siehst du nicht aus.« »Warte ab«, sagte Gabi. Es blieben noch 3 Tage, um die Biografien auswendig zu lernen. Für Gabi, die aus Thüringen stammte, war es weniger ein Problem als für Karl, dem Isabella Details über das DDR-Leben beibringen musste. Karl besaß einige Fotos aus seiner Kindheit, eine glückliche Familie im Kleingarten. Selbst die karierte Tischdecke war vorhanden, auf der allerdings Pepsi-Cola-Flaschen standen. Glücklicherweise hat es auch in der DDR Pepsi-Cola gegeben, hergestellt in einer Brauerei in Rostock. Ein Kleingarten war unverfänglich und quasi schon vor dem Mauerfall gesamtdeutsch. Schwieriger war es mit den Farbfotos. DDR-Fotos in Orvo Color wirkten oft bereits nach der Entwicklung grünstichig und verblassten mit der Zeit. Farbfilme und das Entwickeln der Fotos war ausgesprochen teuer und jedes Motiv wurde wohl überlegt ausgewählt. Brachte man den Film zum Entwickeln, dann musste man eine Postkarte ausfüllen, die man zugeschickt bekam, wenn die Bilder fertig waren, was mehrere Wochen dauern konnte. Hatte man sie dann endlich in der Hand, war man enttäuscht über die schlechte Qualität. Karls Fotos hatten auch noch nach Jahrzehnten kräftige Farben. Sie bearbeiteten sie im Computer, damit sie an Kontrast verloren, und druckten sie neu aus. Als Drehort hatten sie die Theaterkneipe gewählt, weil das am unverfänglichsten schien. Als Karl hereinkam, hätte Isabella ihn fast nicht erkannt. Er hatte seine halblangen, gewellten Haare geopfert und nur einen 3 mm Flaum auf dem Kopf. Dazu trug er einen 3-Tage-Bart und eine Brille mit dicken Gläsern, durch die er allerdings schlecht sah. Er nannte sich Karl Ludwig und hatte als Nachnamen Schulze gewählt, weil ihm das am unverfänglichsten erschien und die Trefferquote im Internet so hoch war, dass ihn niemand einer Person zuordnen konnte. Es musste an alles gedacht werden. Er stellte sich vor und zog sich dann in eine Ecke zurück, um seine Gitarre zu stimmen, denn selbstverständlich würde er das Trabantlied spielen. Durch seine Schauspielausbildung konnte er leidlich singen. Es fehlte zwar etwas Übung, aber für 1, 2 Strophen würde sein Talent ausreichen. Und das schlechte Gitarrenspiel war eine Folge seines Unfalls als Häftling. Isabella hatte Karl Ludwig Schulzes Biografie als die eines aufstrebenden Künstlers avisiert, der, bevor er seine Karriere überhaupt beginnen konnte, zum Opfer der DDR-Diktatur wurde. Sie hatten Herrn Krauses Alter an das von Matthias Weber angepasst und Karl älter gemacht, als er war, damit der Haftgrund Wehrdienstverweigerung plausibel blieb. Isabella setzte sich so, dass Karl sie sehen konnte, um ihm, wenn nötig, ein Zeichen zu geben. Sie war aufgeregt und hoffte, dass alles gut ging. Karl dagegen wirkte sehr ruhig. Im moderaten Sächsisch erzählte er von seinem Musikstudium und dem Traum, ein großer Künstler zu werden. Gemeinsam mit einem Kommiliton hätte er Lieder geschrieben, zum Beispiel auch das folgende Lied. Und er sang die ersten beiden Strophen des Trabantliedes. Der Fuchs hörte andächtig zu und fragte dann: Wie war das eigentlich, wenn man dann die Zuteilung für einen Trabant bekam? Hat man sich die Ausstattung in einem Katalog ausgesucht? Karl stutzte. Er kannte nur die Geschichte von einem gebrauchten Trabant, der auf dem Schwarzmarkt gekauft worden war. Von Neuwagen war in den Gesprächen mit Isabella nie die Rede gewesen. Er versuchte, durch seine dicken Brillengläser Isabella zu erkennen. Sie schüttelte den Kopf, merkte aber an seinem Zögern, dass er sie nicht erkannte. »Haben Sie die Frage nicht verstanden?« fragte der Fuchs. »Selbstverständlich«, sagte Karl. »Ich konnte auswählen, ob ich Ledersitze wollte, Klimaanlage und Dachgepäckträger.« »Sie Schelm«, sagte der Fuchs. Und auch Karl lachte. Locker erzählte er von seiner jungen Frau, die er Mandy nannte, was Isabella etwas zusammenzucken ließ, von den gemeinsamen Auftritten und von seiner entzogenen Spielerlaubnis. Solange er Herr Krause war, sprach Karl mit sächsischer Einfärbung. Aber nun, bei dem Wechsel zur Biografie von Matthias Weber, wurde er schlagartig ernsthaft und verfiel ins Hochdeutsche. Isabella versuchte, ihm ein Zeichen zu geben, aber vergebens. Doch es schien niemand außer ihr zu bemerken. Alle hörten aufmerksam zu. Karl sprach stockend, als hole er die Beschreibungen aus der Tiefe seiner Erinnerung. Isabella wusste, dass ihn das Schicksal von Matthias Weber sehr berührte. Genau genommen waren wir Häftlinge ein Wirtschaftsfaktor. Ohne uns wäre in bestimmten Betrieben die Produktion zum Erliegen gekommen. Ständig sollte das Produktionsergebnis erhöht werden. Das ging zu Lasten der Sicherheit. Und nicht nur wir Häftlinge waren davon betroffen. Jährlich gab es mindestens 2 Tote im Werk und zahlreiche Schwerverletzte. Wissen Sie, wie es riecht, wenn jemand mit glühendem Eisen in Berührung kommt? Isabella sah, wie der Fuchs bleich wurde. Alles war gefährlich, selbst das Entladen von Eisenerz, sagte Karl. Die Züge kamen vom Rostocker Hafen bis zu uns. Im Winter froren die Erzbrocken auf der Fahrt zusammen und wir mussten sie teilweise per Hand entladen. Da konnte schon mal was verrutschen. »Ist das bei Ihnen passiert?«, fragte der Fuchs. »Nein«, sagte Karl. »Mich hat ein Kranfahrer versucht umzubringen. Wir waren für die nur Dreck, Abschaum. Ich musste Material anhängen und irgendetwas hat ihm nicht gepasst. Und da hat er die Last auf halbe Höhe runtergelassen und ist auf mich zugefahren. Links und rechts lag Eisen zum Abkühlen. Ich habe mich dazwischen auf den Boden geworfen und aus Reflex die Hände über den Kopf gehalten, obwohl ich einen Helm auf hatte. Er sah auf seine Hände. Die haben mich zwar wieder zusammengeflickt, aber das reicht nur noch zum Schrammeln auf der Gitarre. »Sind Sie entschädigt worden?«, fragte der Fuchs. »Ja, aber was nutzt mir eine Opferrente? Mein Leben als Künstler war zerstört und meine Frau hat sich noch während meiner Haft von mir getrennt.« Alle schwiegen betreten, auch der Fuchs. Nachdem Karl sich verabschiedet hatte, sagte der Fuchs: »Na, endlich mal ein vernünftiger Gesprächspartner.« Isabella atmete auf, auch wenn ihr etwas unwohl war. Schon nahte der nächste Termin. Sie waren im Haus von Gabis Tante verabredet, das in einer ländlichen Gegend lag. Auch Gabi hatte sich vollständig verwandelt. Ihre rötlich schimmernden Haare waren zu kleinen Locken gedreht, was äußerst unvorteilhaft wirkte. Sie trug ein T-Shirt, auf das mit Glitzersteinen ein Schmetterling gestickt war, und darüber eine Jeansjacke. Dazu eine pinkfarbene Hose und gelbe Gummiklocks. Ihr Auftreten erinnerte Isabella an jemanden, und es dauerte eine Weile, bis es ihr einfiel. Es war Zonengabi vom Titelbild der Titanic. Es fehlte nur noch die halbgeschälte grüne Gurke in der Hand. »Hallöchen, immer rin in die gute Stube, wir baden gerade«, rief Zonengabi. Auf dem Wohnzimmertisch lagen das Brigadetagebuch, ein Parteiabzeichen und verschiedene Orden. »Was man alles so in seinen Schubkästen findet«, sagte Gabi leise zu Isabella und rief in Richtung Fuchs. »Was wollen Sie denn nun wissen, guter Mann?« »Alles«, sagte der Fuchs, »wie das so war als Frau in der Landwirtschaft.« »Tja«, sagte Gabi und deutete auf das Brigadetagebuch. »Am besten, ich lese Ihnen das mal vor.« Und er freute alle Anwesenden mit dem Walter-Ulbricht-Zitat über die Friseusen. »Wollen Sie noch mehr hören?« Der Fuchs nickte, und Gabi las das nächste Zitat mit betont gelangweilter Stimme vor. »Erst die schöpferische, gesellschaftlich nützliche Arbeit in einer von Ausbeutung freien Gesellschaft, die damit einhergehende soziale und ökonomische Unabhängigkeit, die Verbindung einer sinnvollen beruflichen Tätigkeit mit der Mutterschaft, geben Frauen die Möglichkeit, dem Mann als wahrhaft Freie und Gleiche gegenüberzutreten, zur Herrin der Geschichte zu werden, wie August Bebel es vorausgesehen hatte.« Zonengabi schlug das Brigadetagebuch zu. »Was will man als Frau mehr? Doch das war die Theorie. Und die Praxis sah anders aus. Haben Sie sich gleichberechtigt gefühlt? Gleichberechtigt? Ich war berechtigt, den Haushalt zu führen, die Kinder zu erziehen und arbeiten zu gehen. Und Ihr Mann? Der hat den Trabant gewaschen, die Zeugnisse der Kinder unterschrieben und die Konsummarken eingeklebt. Und wie sah Ihr Tagesablauf aus? Na, 5 Uhr aufstehen, die Kinder in Krippe und Kindergarten abgeben und dann schnell zur Arbeit düsen. Nach der Schicht Kinder abholen, einkaufen gehen und Wäsche waschen oder was sonst noch anlag. Abendbrot machen, Kinder ins Bett bringen und dann vor dem Fernseher einschlafen. Hat Ihnen Ihr Mann geholfen? Ich meine bei der Hausarbeit? Wenn mein Mann einmal im Jahr die Wäsche aufgehängt hat, kam meine Nachbarin und hat gesagt, Sie haben aber einen fleißigen Mann. Wenn ich tapeziert habe, dann hat niemand zu meinem Mann gesagt, Sie haben aber eine fleißige Frau, sondern passen Sie schön auf, dass sie alles richtig macht. So war das. Zonengabi kicherte. Nur zum Frauentag war alles anders. Da deckte mein Mann den Frühstückstisch und die Chefs hielten uns die Türen auf. Und als Dank kamen wir sie dann am Abend unter den Tisch getrunken. Unsere LPG hieß Volles Korn und wir nannten unsere Frauenbrigade Doppelkorn, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Fuchs zuckte. Wahrscheinlich fürchtete er, dass gleich die Krellermelitte erscheinen würde. Dann gab's auch immer Orden. Sie zeigte auf den Tisch und zitierte: Ich bin Traktoristin der Maschinenausleihstation und werd Aktivistin bald sein. Dann ladet wohl zum Traktoristenkongress der kluge Minister mich ein. Dann will ich berichten von meinem Traktor und was auf den Feldern geschah. Und dann trete ich ganz dicht an das Rampenlicht vor und sage, der Frühling ist da. Dann wurden wir von den Männern geherzt und geküsst. Wahrscheinlich haben sie nur deshalb diese Orden erfunden. Zonengabi lachte. Aber Gleichberechtigung hin und her. Eigentlich war es doch so. Wir haben bestimmt und der Mann führte aus. Wir haben vorgegeben, was einzukaufen war, was die Kinder am Morgen anzogen, in welcher Farbe die Wände gestrichen wurden, wohin die Urlaubsreise ging. Wir waren die Schaltzentrale. Wir haben nur nicht darüber nachgedacht. Sie überlegte eine Weile und sagte dann, ich habe nie darunter gelitten, eine Frau zu sein. Noch habe ich es als besondere Auszeichnung empfunden. Die Filmpremiere vor der Fernsehausstrahlung oder, wie es hieß, der Preview, fand im Theatersaal der ehemaligen Fettbämme statt. Auch wenn sich Isabella ein wenig ärgerte, dass sie ihre Nische preisgab, war es doch eine lukrative Einnahmequelle für die Betreiber. Das Buffet West lieferte das Essen. Es gab Eier in Senfsoße, Macaroni mit Wurstgulasch und Jägerschnitzel mit Kartoffeln und Mischgemüse, was hier immer noch eine panierte Jagdwurstscheibe bedeutete. Das Jägerschnitzel war ein Beispiel für die vielen Missverständnisse, die noch existierten. Denn als Isabella sich in Bayern zum ersten Mal ein Jägerschnitzel bestellt hatte, war sie entsetzt gewesen, als ihr ein Schnitzel mit Pilzsoße serviert wurde. und bis heute existierte eine imaginäre Jägerschnitzelgrenze. Viele Gäste, die wahrscheinlich Lachs-Carpaccio oder Perlhuhn erwartet hatten, guckten auf das Essen, als wäre es Kosmonautenkost. Im Foyer war eine Ausstellung mit Dingen aus dem DDR-Laden aufgebaut. Die ausschließlich geladenen Gäste bekamen jeder einen Präsentkorb mit vermeintlichen Delikatessen aus der DDR überreicht. Keiner von ihnen kam von hier und wusste, dass die Schlagersüßtafel aus kakaoähnlichen Bestandteilen schon längst nicht mehr so schmeckte, wie sie früher geschmeckt hatte. So schlechte Zutaten waren einfach nicht mehr zu bekommen. Zwei junge Frauen in Dederon-Schürzen verteilten die Körbe an die Gäste. Obenauf lag ein Kochbuch, das Isabella sofort an dem braunen Einband erkannte. »Wir kochen gut«. Mehr als 1000 erprobte Rezepte für den Haushalt, zusammengestellt unter Berücksichtigung der modernen Ernährungslehre. Die Ratschläge reichten von Hinweisen über das Benehmen bei Tisch bis hin zu den nur 4 Seiten langen Gerichten aus aller Welt, bei denen überraschend eine Parität zwischen der östlichen und westlichen Welt herrschte. Früher hatte Isabella dieses Kochbuch wegen seiner schäbigen Ausstattung verachtet, aber es war merkwürdig. Wenn sie zum Beispiel das Grundrezept für Hefeteig brauchte, nahm sie es zur Hand, weil die Zubereitung in wenigen Zeilen beschrieben war. Zwar war das Papier schlecht, es fehlten die Fotos oder Zeichnungen, aber die Trefferquote für gutes Gelingen war hoch und wurde dem Titel »Wir kochen gut« gerecht. Seit einiger Zeit erlebten einige Gerichte und Zubereitungsarten, die kurz nach dem Mauerfall von vielen für immer verschmäht wurden, eine Renaissance. Ein Beispiel waren die Rohkostsalate. Weißkraut, Rotkraut und rote Beete hatte es zu jeder Jahreszeit in den Obst- und Gemüseläden gegeben, im Gegensatz zu Tomaten und grünen Gurken. Einmal abgesehen vom Mangel war die DDR-Küche von den Jahreszeiten geprägt. Im Frühsommer gab es Spargel und Erdbeeren, im Juli Johannisbeeren, Stachelbeeren und die ersten Kornäpfel. Der Winter war Rosenkohl und Schwarzwurzeln vorbehalten. Im Nachhinein erschien das viel klüger als der vorherrschende Überfluss, wenn alles denn ausreichend vorhanden gewesen wäre. Auch daran hatten sie sich erst gewöhnen müssen, dass alles immer verfügbar und eine Vorratshaltung unnötig war. Man kaufte in der neuen Welt nicht wie gewohnt, wenn es etwas gab, sondern wenn man etwas brauchte. Auch mussten sich beide Seiten, sowohl Kunden als auch Verkäufer, an die neuen Bedingungen gewöhnen. Als Isabella kurz nach der Währungsunion in Anbetracht der hohen Preise 3 Äpfel verlangte, hatte die Verkäuferin, die gerade Besitzerin der ehemaligen Gemüse-HO geworden war, geantwortet: »Früher haben Sie doch auch immer ein Kilo gewollt«, und wütend die 3 Äpfel auf die Waage geknallt. »Da staunen Sie, Frau Krause«, sagte der Fuchs, der plötzlich neben Isabella stand und auf die Präsentkörbe zeigte. »Klar, da können sich alle so richtig am Osten berauschen«, sagte Isabella. »Und erst die schönen Schürzen«, schwärmte der Fuchs. »Wussten Sie, dass der Name Dederon aus den Buchstaben der DDR entstanden ist? Dederon? Jetzt flunkern Sie aber.« »Nee, das stimmt«, sagte Karl, der als Protagonist eingeladen war und sofort in seine Ludwig-Krause-Rolle fiel. »Und«, sagte Isabella, »wenn Sie glauben, dass Nylon, wie immer wieder behauptet wird, aus den Anfangsbuchstaben von New York und London zusammengesetzt ist, das bleibt Wunschdenken. Es ist wirklich nur eine chemische Abkürzung.« Während der Filmvorführung saß Isabella neben Karl. Wieder fiel ihr der Stammbuchbilderbogen ein, das Christelchen, die Krellermelitta, Tante Ulla. Jede Person stand für eine Geschichte und war doch Teil des Ganzen. Hätte man ein Bild herausgelöst, wäre ein Loch entstanden. Als Karl zu sehen war und seine Geschichte als Karl Ludwig Schulze erzählte, flüsterte er Isabella zu: »Warum haben wir uns eigentlich scheiden lassen?« Zusätzlich hatte der Fuchs noch ein Ehepaar aus München befragt, die erzählten, wie schön sie die DDR gefunden hatten. Alles wäre frei von Überfluss gewesen, der Mangel hätte viele Dinge zu etwas Besonderem gemacht und den Gedanken befördert, das Wenige miteinander zu teilen. In diesem Sinne hatten die Eltern ihre Kinder erzogen. Sie sollten nicht dem monopolkapitalistischen Wirtschaftssystem verfallen. Karl Eduard von Schnitzler hätte es nicht besser sagen können. Das Ehepaar aus München lobte die Polikliniken, die kostenlose Kinderbetreuung, die niedrigen Fahrpreise, den festen Steuersatz, die Betriebsferienlager und hörte gar nicht auf zu schwärmen. Am liebsten hätte Isabella ihnen zugerufen: Und warum seid ihr dann nicht in die DDR gezogen? Und siehe da, sie hatten es tatsächlich erwogen und waren probeweise in ihren Sommerurlauben in die DDR gefahren. Während andere Familien Reisen in die südlichen Länder planten, buchten sie im Reisebüro Fahrten nach Dresden, in den Spreewald oder an die Ostsee, damit ihre Kinder die andere Lebensform kennenlernen konnten. Als Beweis zeigten sie Urlaubsfotos mit ihren beiden Söhnen. Beide sahen nicht aus, als wäre es ihr Wunsch gewesen, Urlaub in der sächsischen Schweiz zu machen. Einer der Jungen hatte rote Haare und blickte besonders mürrisch drein. Das Gesicht kam Isabella bekannt vor, aber sie konnte es nicht zuordnen. Nach dem Film gab es einen langen Beifall und Karl sagte, das war doch gar nicht so schlecht. Als das Licht anging, stand der Fuchs auf und bedankte sich noch einmal bei seinem Team und sagte tatsächlich, und besonders bedanke ich mich bei Frau Krause. Und plötzlich wusste Isabella, wer der Junge auf dem Foto gewesen war. Der Fuchs? Er hatte aus erzieherischen Gründen in seinen Schulferien in die DDR fahren müssen. Ihm war die DDR als Schlaraffenland gepriesen worden und wahrscheinlich hatte er in der ständigen Angst gelebt, dass seine Eltern ihre Vorsätze umsetzen und in die DDR ziehen könnten. Isabella war nie auf die Idee gekommen, dass die Verblendung auch andersherum funktioniert haben könnte. Alles war anders. Der Fuchs als Kenner der DDR, dem von seinen Eltern in langen Predigten die Vorteile des Sozialismus gepriesen worden waren. Er hatte als Kind kaum Spielzeug besessen und in der DDR gekaufte T-Shirts, die Niki hießen, tragen müssen, weil ihn seine Eltern vor dem Wettbewerb um Markenartikel schützen wollten. Nach der Vorstellung wirkten alle gelöst und standen im Foyer, kramten in ihren Präsentkörben, tranken den servierten Nordhäuser Doppelkorn oder Rotkäppchensekt, der schon lange kein einheimisches Getränk mehr war, weil die Kälterei von einem großen Markenimperium aufgekauft worden war. Der Fuchs schien erleichtert, vielleicht auch, weil die Krellermiliter nicht erschienen war und ihn zum Trinken zwang. Nach und nach verabschiedeten sich die Gäste und auch der Fuchs, der plötzlich merkwürdig heiter war und Isabella viel Glück in ihrem weiteren Leben wünschte und dabei Karl zuzwinkerte. Und Isabella sagte zu Karl, »Das war der schwerste Job meines Lebens.« »Was soll ich erst sagen?« Karl war froh, dass er endlich seine Brille absetzen konnte. »Wie konnte es nur passieren, dass wir uns so getäuscht haben?« fragte Isabella. »Ganz einfach. Wir haben unsere Geschichte nicht aufgearbeitet.« »Aber wir waren die Sieger der Geschichte«, sagte Isabella. »Ihr habt euch dahinter versteckt«, sagte Karl. »Und ihr habt alles unter den Teppich gekehrt.« »Wir hatten eben unterschiedliche Siegerstrategien.« »Und jetzt stehen wir auf unseren Schmutzbergen. Prost«, sagte Isabella und hob ihr Glas. »Na, dann stehen wir doch auf Augenhöhe«, sagte Karl. »Auf die Wiedervereinigung.« Es war keine Wiedervereinigung, es war ein Beitritt. Stimmt, ein Grund mehr, um auf die Wiedervereinigung zu trinken.